Narvik. Seit Wochen halten hier deutsche Gebirgsjäger und Soldaten der Kriegsmarine fern von der Heimat ihre Stellungen heldenmütig und todesverachtend gegen vielfache englische und norwegische Übermacht. Die tapfere Schar verhindert die Festsetzung der Engländer an der Erzbahn, die von Narvik zu den schwedischen Erzgruben führt. Nach der Besetzung Narviks wurde diese Bahn von unseren Truppen für alle Fälle gesprengt. Der Feind, der hier uns vielfach überlegene Truppenmengen konzentrierte, versucht immer wieder neuen Boden zu gewinnen. Aber unsere Soldaten stehen auf der Wacht. Die Engländer werden, wie so oft schon in den letzten Wochen, zurückgeworfen. Die Luftwaffe unterstützt diese heldenmütige Schar deutscher Soldaten in jeder nur möglichen Weise. Weitere Abteilungen mit Gebirgsjägern, die die Verteidigung verstärken sollen, springen mit Fallschirmen ab. Für unsere kämpfende Truppe leistet die Kriegsmarine immer wieder treue Waffenhilfe. Starken Geleitzügen wird laufend Nachschub herangeschafft. Die Besatzungen unserer Stützpunkte werden in ihrem Widerstand durch die Kriegsmarine ständig unterstützt. Schwere und mittlere Einheiten nehmen Bereitstellungen des Feindes an der Küste unter Feuer.